TH Beats. Feel the power of high quality. Dieser Star fickt meinen Kopf und dieser Star fickt meinen Block. Und wenn ich merke, jemals treffe, ja, dann schlage ich sie mit dem Stock. Wir sind multikulturell und räumen euch Ficker aus dem Weg. Ich mach Geld mit Geld, mach mit Geld so viel Geld wie nur geht. Meine Haare trag ich kurz, meine Homies bleiben schwarz. Was du sagst, interessiert höchstens meinen Arsch. Ich kenn Kanaken, ich weiß, du denkst, du kennst Kanaken. Doch du willst keinen Streit, Streit mit TomTom, Sweet Kanaken. Mit DJ Matt oder Home Records, du rennst schon los. Hinter jeder Tür könnte ein Gangster wohnen. Wirf nicht mit Stein, wenn du im Glashaus sitzt. Frag dich, wer der Beste ist. Dumme Nutten werden Kopf gefickt, wer denkt so wie ich. Heb die Mittelfinger hoch, wenn dich einer stresst. Nimm sein Schädel, tunk ihn in dein Klo. Ja, ich tunk ihn in mein Klo, bis der Ficker nicht mehr schnauft. Und danach geh ich nach Haus. Yo! Schau mich an, ich sag wie Tito Web, verbreitet seine Musik wie den Schweinen weg. Alles ist infiziert und alles rastet aus. Ich hab ein geiles Leben, hast es auch? Glaub ich nicht, wer meint es so herrlich? Wenn es nicht so geil weitergeht, dann sterb ich. Vielleicht wegen der Schweinegrippe oder auch nicht. Doch ich merke jetzt, das ewige Leben brauch ich. Mach die Schweinegrippe tot, als wäre es Chuck Norris. Ich mach dich als Statue und mit Kack bau ich. Ja, ich bin der, der die Chuck Norris Unterhose hat. Und du bist der, der anderen an den Hoden packt. So sieht's aus, als kriegst du auch liebst darauf. Schießen Bauch, liegst drauf, miefst aus den Mund. Ach scheiße, jetzt mach's mal richtig, ne? Ich steck's in dich einfach rein, wie bei einem Camembert. Ich bin bei Frauen beliebt und stark, wie ein Panda-Bär. Alle lachen dies aus wie ein Standard-Filler. Du willst, dass deine Mutter abnimmt, damit sie's auf der Landkarte wär. Wenn du solche Sprüche über meine Mom reißt, dann bist du tot, wie jetzt, weil du nach Futter schreist. Deine Mutter will dich nicht fliegen, sie will mir Geld geben, damit ich deine Sohn sein kann. Aber ich sag nein, und das ist nach dem Sturm Tag 1. Hier ist DJ Matt vs. Sweeney, ihr kennt mich noch nicht. Und ich spucke euch direkt ins Gesicht. Wir sind die Besten, das könnt ihr glauben. Das ist unser Erfolg, ihr seid Dreck in unseren Augen. Wir haben die Chance auf Erfolg und Ruhm. Und wir bleiben auf dem Boden wie ein Huhn. Das ist unsere Zeit, was willst du tun? Das ist mein erster Track, die Ruhe vor dem Sturm.